Kundgabe 5415a. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1952. Gottes Liebe und Fürsorge. Mithilfe seiner Diener, den Glauben zu wecken. Ich will euch ein Zeichen geben meiner Liebe und Fürsorge. Ich will euch beraten, dass ihr auch irdisch die rechten Wege geht. Ich will euer Denken recht leiten, weil ich will, dass ihr für mich tätig seid und ich euch darum auch die Möglichkeit gebe, für mich und mein Reich zu arbeiten. Mein Geist wird euch führen und mich selbst werdet ihr finden dort, wohin ich euch leiten will. Die Erde fordert von euch, der Himmel schenkt es euch, denn ihr strebet nach oben und es wird euch von oben Erfüllung. Darum glaubet und hoffet und seid stets dessen eingedenk, dass ich es bin, der alles lenket und leitet und der euch geben wird, was ihr benötigt, um ihm dienen zu können, wie es euer Wille ist. Amen.